Deutschlandfunk. Corso. Die göttliche Komödie von Dante ist nun nicht wirklich ein komisches Buch, in dem es viel zu lachen gibt. Neil Hannon war das egal. Er hat sein musikalisches Alter Ego trotzdem so getauft und löst das mit der Komödie mit jedem neuen Album ein. Hannon will lustig sein, nicht verbissen und ernst. Er will die Verbindung hinkriegen zwischen der großen, ausufernden musikalischen Geste und kleinen, augenzwinkernden Texten. Zum Beispiel über seinen Lieblingsesel. Eine Liebeserklärung an Wayne. Den Esel gibt es auf seinem neuen Album Foreverland, aber auch Liebeserklärungen an seinen Lieblingsmenschen. Kerstin Poppendiek hat Neil Hannon und den Schalk, der in seinem Nacken wohnt, für das Corso Musikmagazin getroffen. Neil Hannon grinst verschmitzt über den Kaffeetassenrand. Auch mit Mitte 40 hat er etwas Jungenhaftes. Frech, aber sympathisch frech. Und ständig lacht er und macht sich über sich selbst lustig. A very obvious. Das ist einfach meine Unfähigkeit, Dinge ernst zu nehmen. Das ist wirklich ein Problem von mir. Ich muss einfach über alles lachen. Selbst über ernste Sachen. Brexit. Brexit. Let's talk of Catherine the Great. Let's talk of love and the power of the state. She was a crazy, spontaneous girl. Everyone paid homage to her. Anstrengend es sein muss, mit Hannon zum Beispiel ein ernsthaftes Beziehungsgespräch führen zu müssen. Aber in den Songs für seine Band The Divine Comedy funktioniert sein Humor großartig, auch auf dem 11. Album Foreverland. Ego-Probleme von kleinen Männern mit Napoleon-Komplex oder die Fremdenlegion als Zufluchtsort, um zu vergessen. Was vergessen werden sollte, bleibt im Text unklar. Aber es geht doch weniger ums Warum als ums Wie. Songs mit schrägen Geschichten voller Wortwitz und Melodien voller Musikwitz. I think just by the crazy juxtapositions. Ich finde, allein durch den Einsatz und das Arrangement der Instrumente bringe ich Humor in die Musik. Das Lied Catherine the Great wäre auch witzig ohne den Text, einfach weil in der Musik so viel passiert und die einfach skurril ist. Normalerweise ist es witziger, wenn der Text lustig ist und die Musik total ernst. Dadurch wird der Text noch lustiger. Then it just makes the lyrics even funnier. And she looks so bloody good on a horse that they couldn't wait for her to invade. Catherine the Great. In dem Song geht es zum einen um die russische Kaiserin Katharina die Große. Catherine the Great ist für ihn aber auch seine Lebensgefährtin, die irische Musikerin Catherine Davy. Während er vordergründig also über die russische Kaiserin singt, versteckt er im Text Komplimente an seine Freundin. So romantisch, kitschig wie schön. Die beiden leben zusammen in Irland, besingen sich gegenseitig auf ihren Alben und inspirieren sich. Für sie zog Hannon sogar auf eine Tierfarm. Dogs, horses, donkeys. Hunde, Pferde, Esel, Hühner, Schweine, Mäuse. Die Mäuse haben wir nicht eingeladen, aber sie sind trotzdem da. Ansonsten sind das alles Tiere, die wir gerettet haben. Catherine hat schon viele Tiere in Not gerettet und ist dafür im ganzen Land bekannt. Ich stehe da voll hinter ihr. Aber eigentlich kann ich gerade mal die Hunde füttern. Vor den Hühnern habe ich Angst. The chickens scare me. How can you leave me on my own? How can you leave me on my own? But I do love the donkeys. Aber ich liebe die Esel so sehr, dass es einer sogar auf dieses Album geschafft hat. Da gibt es ein Liebeslied für Wayne, den Esel. For Wayne, the donkey. How can you leave me on my own? Neil Hannon sagt selbst, dass er ein Problem hat. Er schafft es einfach nicht, keine Ohrwürmer zu schreiben. Melodien, mit denen man abends einschläft und mit denen man morgens wieder wach wird. Barocker Pop mit Streicher und Bläser einsetzen, perfekt arrangiert. Für viele war das Vorgängeralbum Bang Goes the Knighthood aus dem Jahr 2010 das beste Album. War es auch. Bis jetzt. Foreverland ist in den Texten noch pointierter, die Musik berührender und die flirtenden Duette mit seiner Freundin machen Spaß. Und da ist dann auch der einzige Kritikpunkt. Manchmal ist das alles eine Spur zu perfekt, zu harmonisch, zu süß. Aber nur kurz. Dann ist man wieder gefangen in diesen großen Popmelodien und den romantischen Liebesliedern, in denen Neil Hannon über seine Freundin singt. I go to my happy place. I go to my happy place. the song My Happy Place. In dem Lied My Happy Place geht es darum, ein Problem in seiner Beziehung zu haben und zu seinem Happy Place flüchten zu wollen. So nennen Amerikaner einen imaginären Ort, zu dem man in Gedanken reist, wenn es einem nicht so gut geht. Wenn aber dieser Happy Place der Partner selbst ist, dann ist das natürlich schwierig. Mein Wohlfühlort ist Catherine. Yeah, my happy place is her. I go where the mountain rises on either side of a peaceful valley. I go where the gentle breeze blows through the trees and eases my mind. Oh Gott, ich glaube, ich muss mich gleich übergeben. Er schafft es einfach nicht. Selbst die romantischste Liebeserklärung kann er nicht stehen lassen ohne einen ironischen Kommentar. Gut so. Spitzentyp. Kerstin Poppendiek hat für das Corso Musikmagazin mit Divine Comedy Kopf Neil Hannon über Liebeserklärungen gesprochen. Und das hier, das ist seine ultimative Liebeserklärung. Sein Lied über seinen inneren Glücksort, der von der Frau bewohnt wird, die er über alles liebt. My Happy Place.